1 Live. Plan B. Mit Klaus Fiel. Dir und euch einen wunderschönen guten Abend. Bevor ich hier loslege, erlaubt vielleicht eine Bemerkung. Ich darf mit großer Freude verkünden, dass mir heute persönlich widerfahren ist, was ich sonst immer nur von anderen höre. Mein Rechner ist abgestürzt und mit ihm wirklich alle Unterlagen, Aufzeichnungen, die ich mir anlässlich der heutigen Sendung gemacht hatte, so dass ich hier gewissermaßen ohne alles stehe. Aber bitte nicht weglaufen, die Musik ist da und ich will versuchen, so gut es eben geht, aus der Erinnerung zu berichten über ein zweitägiges Festival, das ich vor kurzem besucht habe, verknüpft natürlich mit der Hoffnung, da auch hier neue Musik spielen zu können. Das Glimpse Festival in Gent in Belgien, und beginnen möchte ich das Ganze mit der belgischen Band Amatorski. Festival in Gent, Belgien am vergangenen Freitag und Samstag. Ein sogenanntes Showcase-Festival. Showcase zu Deutsch so viel wie Schaukasten. Insgesamt rund 70 Bands aus Europa waren zusammengekommen, um indoor, also innen, in insgesamt 11 Clubs auf den entsprechenden Bühnen zu spielen, die Konzertsets jeweils nicht abendfüllend, sondern ganz bewusst ausgelegt auf circa 40 Minuten. Unter diesen Bands auch die gerade gehörte Gruppe Amatorski mit diesem bezaubernden Lied Come Home, das, wenn man es nicht besser wüsste, fast den Verdacht reifen lassen könnte, hier sei aus der Bing Crosby oder Frank Sinatra Ära ein Lied neu instand gesetzt worden. Dem ist nicht so. Come Home stammt aus der Feder dieses Trios, das übrigens aus der Stadt selber kommt, aus Gent. Und mit diesem Song und der dazugehörigen EP Same Stars We Shared weit über Belgien hinaus bereits mächtig Pluspunkte hat sammeln können. Bei uns ist der offizielle Release vorgesehen für den Beginn des nächsten Jahres. Dieses Gent ist insgesamt eine sehr musikalische Stadt. Ich denke, dass ich da im Verlauf der Sendung noch einige andere, durchaus auch prominente Namen werde nennen können. Eine Stadt mit einem wunderschönen, bezaubernden Altstadtbereich, große Plätze, Kirchen, Bars, Restaurants, Clubs natürlich, Plattenläden und sehr, sehr viel Mode bei insgesamt 250.000, so wurde mir gesagt, circa Einwohnern. Das Glimpse Festival hatte, wie solche Showcase-Festivals das seit geraumer Zeit schon haben, seien es welche Reeperbahn-Festival mit Abstrichen auch CO Pop in Köln, sei es das Eurosonic-Festival, über das wir jedes Jahr berichten, aus Groningen oder auch das Spot-Festival in Dänemark. All diese Festivals haben mit steigender Tendenz im Programm auch immer wieder Gruppen aus Österreich. Yeah. Glimpse-Festival Gent, Belgien. Wenn es so etwas gäbe wie eine gedachte Strecke zwischen der britischen Shoegazer-Schichtenband My Bloody Valentine und den New Yorker immer noch Neutönern Sonic Youth, dann gäbe es innerhalb dieser Strecke natürlich auch eine Mitte. Und ungefähr in oder auf dieser Mitte würde ich die gerade gehörte Band ansetzen wollen, die mir ausgesprochen gut gefällt. Mile Me Deaf aus Österreich. Brauchen wir österreichische Bands? Also ich habe hier mal einen Flyer in Postkartenform mitgebracht, auf dem die Band ihre aktuellen Tourtermine verbreitete. Einen Tag vor Gent, am 14. Dezember, gastierte sie in Brüssel, am 15. dann in Gent, am 16., das war der Sonntag, spielte sie in London im Catch und Anfang Januar wird sie auf dem großen Eurosonic Festival in Groningen zu hören und zu sehen sein. Ich finde, das klingt verdammt gut und beachtlich. Woran liegt es, dass österreichische Bands auch und gerade im Alternativen, im Indie-Bereich so dabei sind, sich einen Namen zu machen, wenngleich die Mitglieder dieser Gruppen bisweilen gar nicht mehr in Österreich, in Wien leben, sondern im Falle von Japanik zum Beispiel in Berlin sesshaft sind oder anderswo. Irgendwo ist es ja dann am Ende doch auch im Falle von Japanik noch Österreich. Genaue Zahlen kann ich nicht nennen, aber zu einem Teil wird es sicherlich an einem gemeinnützigen Verein liegen mit dem Titel Music Austria, der sich schon seit fast knapp 20 Jahren um die Belange österreichischer Bands kümmert. Dieser Verein Music Austria mit staatlicher Unterstützung meines Wissens residiert in Wien in der Stiftgasse und bemüht sich insbesondere um Kontakte einheimischer Bands ins Ausland und um die Möglichkeit, dort spielen zu können, aber auch so profane und oft lästige Dinge wie Vertragsangelegenheiten. Da wissen die Leute von Music Austria Bescheid und einer der ihren, der stellvertretende Direktor des Ganzen, nämlich Franz Hergovic, der hielt eine Rede, die mir deshalb in Erinnerung geblieben ist, weil sie mit einer wirklich interessanten Frage begann. So, diese Showcase-Festivals haben oft so eine Art Überbau, Gespräche, Diskussionen, Vorträge im Festivalzentrum und genau dort wollte Franz Hergovic ein bisschen berichten zum Musikstandort Österreich und begann seinen Vortrag mit der Frage, was denkt wohl ein Chinese, wenn man ihn mit dem Begriff Österreich konfrontiert? Ich hielt diese Frage zunächst für eine Art von Fangfrage und dachte, warte mal ab, was jetzt kommt. Aber dieser Franz Hergovic, übrigens ein überaus sympathischer Mensch, blickte ganz stier ins etwa 30-köpfige Publikum und erwartete wohl ernsthaft eine Antwort von uns. Jemand meldete sich dann und sagte, wenn ein Chineser an Österreich denkt, dann denkt er zunächst an hohe Berge. Okay, weitere Möglichkeiten. Ein weiterer meldete sich und vermutete, da würde womöglich zunächst an Adolf Hitler gedacht. Ein dritter meldete sich und tippte auf Falco, sodass also eine Reihung entstand, hohe Berge, Hitler, Falco, deren einzelne Glieder allesamt falsch waren. Tatsächlich gibt es nämlich wohl eine wirklich stattgefundene Umfrage, wonach Chinesen, wenn man sie mit dem Begriff Österreich konfrontiert, zunächst an klassische Musik denken, an Haydn, an Mozart, an Brahms, an Bruckner und so weiter und so fort. Strauss fällt mir spontan auch noch ein. Und Franz Hergovic fuhr dann fort und sagte, das sei doch im Grunde eine sehr, sehr gute Voraussetzung, um auch zeitgenössische österreichische Musik im Ausland zu präsentieren. Wartete dann mit ganz interessanten Zahlen auf 170 Millionen Euro, wenn ich das richtig behalten habe, wird in Österreich mit populärer Musik umgesetzt. Den Löwenanteil oder Beitrag dazu leisten natürlich Leute wie DJ Ötzi und seine Freunde. Aber auch der eher alternative Bereich mit Gruppen wie zum Beispiel Mile Me Deaf oder auch den großartigen Francis International Airport klettert in kleinen Prozent-Halbzahlen langsam nach oben. so viel mal zu Music Austria. Und dann gab's da auch noch einen weiteren Wiener, der über ein interessantes Festival aus Wien berichtet, Waves Vienna. Das findet immer im Herbst eines jeden Jahres statt, im Oktober. Und auch das scheint mir einen Besuch mal wert zu sein. Dort werden immer zwei Länder ganz nach vorne gestellt. Eins aus dem sogenannten Westen, eins aus dem sogenannten Osten. Beide Festivals haben gemeinsam, dass sie eben versuchen, von den großen Popnationen so ein bisschen wegzugehen, hin auch zu Ländern und deren Bands, die auf der Landkarte vielleicht noch nicht einen ganz so großen Namen haben. Und dabei denken wir unter anderem an Luxemburg. Scared of something I don't even know. Nothing, and every time I'm close to something, I break it up again. Long nights, no sleep, I go out and dance to your beat. Dance your eyes away, and my feet getting blistered and bruised. Down here on the ground, waiting to be found by an innocence like you. Smoke, dust, yelling, legs upon my face, telling me there is no more space. And then your hand reaches mine, and then you kiss me so that it gets harder to see the pain. Though I feel it around my neck, I still can feel it around my back. And then you kiss me. Feel it around my neck. I still can feel it. Glimpse Festival Gent 2012 in der vergangenen Woche, Freitag und Samstag. Und wenn ich von Luxemburg spreche oder sprach eben, dann haben wir jetzt natürlich Musik aus Luxemburg gehört. Diese Gruppe heißt Say Yes Dog und eine CD mit insgesamt 4 Tracks wurde mir dankenswerterweise zugesteckt von einem Luxemburger namens Giovanni Trono. Das ist vielleicht ein Typ, nicht sonderlich hochgewachsen. Wenn man so die ganze Nacht unterwegs ist, so ständig zwischen 11 Clubs hin und her läuft, da kommen schon mal 10, 12 Kilometer Fußweg zusammen. Aber egal, wie aktiv du bist und wo du dich gerade rumtreibst, den Giovanni Trono siehst du überall, wie er durch die Menge huscht, irgendwas verteilt, mit Leuten redet, Deals macht oder Verabredungen trifft. Er ist immer irgendwie da und er ist Kopf. Das muss ich jetzt aus der Erinnerung mir wachrufen, des Luxemburg Music Export. Das ist ein auch staatlich unterstütztes Büro, das ebenso wie eben schon Music Austria erwähnt, sich für die Belange Luxemburger Bands, zumindest nach meiner Beobachtung, insbesondere im Ausland auf Festival einsetzt und das natürlich nicht schaffen würde positiv, wenn nicht die Musik auch ansatzweise stimmen würde. Aber die stimmt ja bei einigen Bands aus Luxemburg. Denken wir an Mutiny on the Bounty oder auch das, was wir hier gerade gehört haben, Say Yes Dog, gefällt mir ausgesprochen gut, so Synthie-Pop, cool, aus der Hüfte gespielt. Eine Ein-Mann-Klitsche ist dieses Luxemburg Music Export, wenn ich Giovanni richtig verstanden habe, aber das reicht vielleicht auch, denn wenn ich ihm auch nur halb glauben darf, kennt er innerhalb von Luxemburg so ziemlich jeden zweiten. Zugegeben, das ist nicht so fürchterlich schwer. Ich möchte weitermachen mit einer weiteren Band aus Luxemburg, die auch nicht live gespielt hat vor Ort, die mir aber zugespielt wurde mit einem Titel, der eine Coverversion ist. Und gecovert wird hier der Titel eines anderen Luxemburgers. So verdichtet also ist die Szene bereits. Sun Glitters liefert das Original und die Gruppe Monofona, von der wir Anfang nächsten Jahres mit ganz, ganz großer Wahrscheinlichkeit mehr und vor allen Dingen mehr Gutes noch hören werden, hat diesen Titel von Sun Glitters remixed. So softly. keep me away. They remind me of you singing. My eardrums keep on ringing long after you. Festival in Gent in Belgien am vergangenen Freitag und Samstag. 70 Bands auf insgesamt 11 Bühnen, die ich natürlich lange nicht alle gesehen habe. Die Bühnen schon, aber nicht die 70 Bands. Und ich will versuchen, improvisiert, mein Rechner stürzte ab, ich erwähne es einfach noch einmal, dieses Festival nochmal vor meinen eigenen Augen Revue passieren zu lassen und hoffe natürlich, dass ich euch damit nicht fürchterlich langweile. Wir haben gerade eine Gruppe aus Deutschland gehört und damit verbunden passiert mir immer wieder mal gelegentlich eine Peinlichkeit. Es wird ja viel über die sogenannte Krise der Musikindustrie immer noch und immer wieder gesprochen. Und gerade wenn viel sogenanntes Fachpublikum zusammenkommt, Agenten, Labelbesitzer, Booker, sonstige Leute, könnte man glauben, da wird, die reden über gar nichts anderes, die haben alle kein Geld und bla bla bla und bla bla bla und überhaupt, es wird alles immer weniger. Wenn es nur um die Musik geht, ist das Gegenteil richtig. Es wird immer mehr Bands, immer mehr Tunes, die teilweise kostengünstig produziert und digital zugestellt werden können. Es nimmt babylonische Ausmaße an. Der eine weiß oft schon gar nicht mehr, was der andere meint, geschweige denn, was der gerade hört. Und so werde ich oft gefragt, sag mal, da spielt heute in dem und dem Club eine deutsche Band, die musst du doch eigentlich kennen, wie sind die denn so? Und dann passiert es mir häufig, dass ich sagen muss, so sorry du, ich kenne die nicht, habe noch nie von denen gehört. So ist es mir bei der gerade gehörten Gruppe passiert. Die kommt aus Berlin, heißt Schneeweiß und Rosenrot, hat im Oktober bereits ihr drittes Album veröffentlicht mit dem Titel Pool. Und im Vorfeld des Jahres, im März 2012, den sogenannten neuen deutschen Jazzpreis kassiert. Vier Musiker, die sich vor Jahren bereits in Kopenhagen, das liegt nicht in Deutschland, klar, in Dänemark gegründet haben. Diese vier Musiker kommen aus Schweden, aus der Schweiz, aus Deutschland und aus, Achtung, da waren wir eben schon, Luxemburg. So viel also mal gerade zu Schneeweiß und Rosenrot und ihrem Album Pool, das im Übrigen durch den Preis, den die Gruppe bekommen hat, auch ein gutes Stichwort abliefert, und das ist Jazz. Ich frage mich seit längerer Zeit schon, warum schotten sich Festivals, die im weitesten Sinne mit Popmusik zu tun haben und in den letzten Jahren alle erdenklichen Formen und Variationen von elektronischer Musik zugelassen haben, warum schotten die sich eigentlich in aller Regel so hermetisch gegen Jazz ab? Jeglicher Couleur. Ich persönlich denke nämlich, und mit der Meinung stehe ich nicht alleine, dass gerade Jazzmusik in diesen Zeiten, wenn wir nur die Nachrichtenlage der letzten Tage heranziehen, Massaker in den USA, diverse Kriegsherde, Bombenanschlag versuchter in Bonn, Polizeidurchsuchung bei der Deutschen Bank, wenn wir das einfach alles mal verkürzen und zuspitzen, ist das ja im Grunde nichts anderes als Chaos, zumindest scheint es so. Und gerade Jazzmusik ist in der Lage, im Kollektiv allein einzeln Rebellion auszudrücken und die Verhältnisse, wie sie in der Realität sind, abzubilden und zuzuspitzen. Und da finde ich es gut, da ist das Glimpse-Festival hergegangen und hat tatsächlich so eine gewisse Fraktion an Jazzmusikern auf die Bühne gelassen. Jetzt müssen wir tapfer sein. Für die nächsten 2 Minuten hören wir die von der Kritik hochgelobte französische Formation 4 Leute sind es Actuum. Festival 2012 in Gent, Belgien, vergangener Freitag und Samstag mit der vierköpfigen französischen Formation Actuum, die ich eben gespielt habe, mit Musik aus ihrem Album Achtung, Brutal Music for Nice People, brutale Musik für nette Leute. Diese Band fällt abseits des Titels, den ich gespielt habe, ein schwerer Dub, in den Bereich Jazz, Fusion Jazz, auf der Richtung, bisweilen zumindest, Richtung Post-Rock. Die Gruppe kommt aus Polen, heißt Niecek und gefiel mir live auf der Bühne wie auch hier mit diesem Album ausgezeichnet. Ein paar hundert Meter weiter in dem Club, in dem vom Club aus gesehen, in dem Niecek spielten, das war der Club Charlatan, habe ich zwei türkische junge Frauen gesehen, die sich gegenüber an einem Tisch saßen während der Live-Performance, wie zwei gute Freundinnen, die sich nachmittags so mal zum Kaffee treffen. Allerdings hatten diese beiden Frauen keine Kaffeetassen vor sich stehen, sondern Keyboards und die eine von den beiden zusätzlich eine wunderbare Melodika, also nicht die Melodika an sich wunderbar, sondern die Art, wie sie die immer wieder in die Tracks einbrachte. Das Ganze ein unglaubliches, trippiges Erlebnis von den beiden, mit denen ich hinterher noch ein paar Worte wechseln konnte, inklusive der Managerin in diesem Fall. Seni Görmem Imkansis. Sie haben mir gesagt, ich soll die letzte Silbe ganz besonders schwer betonen, aus Istanbul. Thank you. So hypnotisch und atemberaubend die Musik und auch die Vorstellung der beiden, wie sie da an dem Tisch saßen, war, so lebenslustig und extrovertiert gaben die beiden jungen Frauen sich nach dem Auftritt. Wir hatten in der Fabrik, so heißt der Laden, ein Jugendzentrum. Man muss circa 380 Stufen in den entsprechenden Raum steigen, bevor man dann endlich da ist. Unten sind zahlreiche andere Räume, größtenteils Kletterwände, habe ich mir sagen lassen, für junge Schüler, die in der Schule nicht so klarkommen, die auch sonst Ärger haben im Elternhaus und die sich mal so richtig austoben wollen und auch müssen. Die können da klettern, endlos. So zumindest schien es mir. Zumindest musste ich wirklich verdammt hoch klettern, um die beiden sehen zu können. Aber in meinem Fall, ich sagte es ja schon, über Stufen. So viel Zeit hatten sie dann auch nicht. Sie mussten schnell wieder ins Hotel, weil am nächsten Tag ging schon der Flieger zurück nach Istanbul. Und das musste auch so sein, denn dort hatten sie den nächsten Auftritt, zählten noch kurz zusammen. Außer ihnen kamen sie noch auf zwei weitere reine Girl-Formationen, die es derzeit in Istanbul wohl gibt. Es ist ein Markenzeichen kleinerer Nationen, dass die Musiker, die dort in Bands spielen, oft fünfe gerade sein lassen und sich sagen, dann kann ich, wenn ich in der Gruppe spiele und wir haben gerade keinen Auftritt, dann kann ich noch in vier anderen Bands spielen. Dann habe ich wenigstens genug Aufträge und Auftritte, um davon meine Miete zu bezahlen. Wer wollte, konnte zum Beispiel ein wirklich bezauberndes Schwesternpaar aus Antwerpen, beide auch noch sehr jung, mehrfach auf dem Glimpse-Festival sehen. Einmal mit den Flying Horsemen, da möchte ich sie jetzt spielen. Und zum zweiten da in etwas führenderer Rolle mit der Antwerpener Band Blackie and the Uhus. Die Flying Horsemen, die ich jetzt spielen möchte, wo die beiden Schwestern auch mit beteiligt sind, fand ich live etwas einschläfernd. Aber das Vinyl, das ich mir gekauft habe, mit dem Titel Navigate, auf dem sich im Übrigen auch ein Joy Division Cover befindet, vier Tracks drauf, das hat mir doch die Schuhe ausgezogen und das möchte ich hier an dieser Stelle spielen. America is dead. Don't be sad, have no regret. It's a good thing some might have said. It will fit in a bottle. It will fit in a book. It will cast a gray shadow over the minds of the people that it took to bring it down to win the fight. The American whale is on its side. The secret forest, the dusty hill, the crazy desert, frozen still. I'm singing 'cause I'm feeling lonely. I'm wide awake, my eyes are wet. My sparkled brain is dimming slowly. My skin goes red. America is dead. Some final thoughts, the newest feelings. The road is straight and up ahead. A billboard flashing next to an open fence, and silently we rise as we crack that rainbow-colored lens. Look out the window and watch the scene. See that America is a dream, strong enough to change your mind and kind enough to ease your mind. A hard-blown wind is sailing high. A newborn baby does not cry. A country built to bend all fears will cross the ocean. America is near. Glimpse Festival in Gent, Belgien 2012. Gerade gehört die Flying Horsemen eben aus Belgien. Als ich ankam, ihr kennt das selber vom Besuch diverser Festivals, kannte ich im Prinzip niemanden. Als ich fuhr, kannte ich eine ganze Reihe, Menge an Leuten mehr, darunter auch zwei Brüder. Der eine von ihnen, Gerald, wird nur der König vom Flaßmarkt gerufen. Flaßmarkt ist ein vergleichsweise kleiner Platz inmitten der Altstadt. Dort befinden sich eine Reihe von Clubs und die sind mehrheitlich im Besitz eben von Gerald, der ein Auge immer geschlossen hat, also die Augenlider oder das wie nennt man das? Das Augenlid hängt ihm eben nach unten, was ihm unfreiwillig natürlich so ein bisschen das Aussehen eines Gangsters zuschiebt. Und dann hat er noch einen Bruder, der ist 5 Jahre älter, Juris, aber beide sehen sich so verblüffend ähnlich, wie das üblicherweise nur eineige Zwillinge schaffen könnten. Und die Stimme von Juris, sowas Tiefes habe ich im Leben noch nicht gehört, gegen die ist vergleichsweise beispielsweise die Stimme von Tom Waits ein lupenreiner Sopran. Irgendwie hatten wir uns kennengelernt, standen da am Flaßmarkt und dann stand plötzlich ein kleiner Kerl, drahtig aber in einer grünen Celtic Glasgow Jacke vor uns und behauptete, das ganze Festival sei eine Mickey Maus Veranstaltung. Das wollten sich diese beiden Brüder nicht gefallen lassen und belehrten den guten Mann, dass Gent eine stolze Stadt und Mickey Maus nie so zusammengebracht werden könnten. Es zeigte sich schnell, dann packten sie ihn auch noch am Kragen. Es war niemand anderes als der Kopf der alten britisch-belgisch-deutschen Punkrock-Band Bollock Brothers, Jock McDonald, der häufig dort abhängt und den ich persönlich ja nun auch schon sehr lange kenne, aber dass ich ihn an diesem Abend dort treffen würde, war nie verabredet und war wirklich der blankeste aller Zufälle. Gemeinsam sind wir dann die Straße noch ein wenig hochgegangen zu einem weiteren Club, der direkt neben dem Studio der Too Many DJs liegt, die ja auch ein großes Projekt vor sich haben. 30 Jahre Play It Again Sam Records, das große Label aus Brüssel, feiert Jubiläum. Und die beiden Too Many DJs Brüder werden sich durch den gesamten Katalog des Labels durchmixen, mischen und eine entsprechende CD, so zumindest habe ich es gehört, wohl veröffentlichen. Direkt neben ihrem Studio liegt das Café Video und dort schauten wir uns noch gemeinsam eine finnische Band an und mit der möchte ich mich dann auch verabschieden. Bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch weiterhin eine angenehme Nacht. Hier ist Black Twig. Ciao.